ne gelem gelem lungo ne dromenza maladile bactaleromenza. Die sind im Prinzip Roma. Die Sprache ist Romanes, die Kultur ist Romnipen, Romnomorsch und so weiter. Das ist schon so. Nur man hat hier so lange isoliert gelebt, dass sozusagen der Oberbegriff fallen gelassen worden ist. Und hinzu kam, dass im Dritten Reich ja die ersten Gesetzgebungen und die damaligen Grunderlasse und die Deportation gegen sogenannte balkanische Zigeuner galten, die Rom-Zigeuner. Und man hat dann unter den Sinti damals vor Angst beschlossen, sich nicht mehr unter dem Begriff Roma zusammenzusetzen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben mit den Roma nichts zu tun. Und das ist so nach dem Zweiten Weltkrieg, auch als die Menschen oder die Jüngeren aus den Konzentrationslagern kamen, so als Angst in den Menschen drin geblieben. Auch Anfang oder Ende der 50er, als unsere Familie kam, war diese furchtbare Angst davor, wieder mit den Roma in einen Topf geworfen zu werden und so weiter. Und daraus hat sich dann so ein bisschen so dieses Sprachgebrauch, nur in Deutschland übrigens. Ne? Wir reden hier nur in Deutschland von Roma und Sinti. Sonst in der ganzen Welt wird von Roma gesprochen. Sinti siedeln seit 600 Jahren in deutschen Landen. Die Vorfahren der in Deutschland ansässigen Roma kamen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem sie im Gebiet des heutigen Moldawien und Rumänien aus der Leibeigenschaft entlassen wurden. Anfang der 1960er Jahre reisten die ersten Gastarbeiter aus Jugoslawien in die Bundesrepublik. Überwiegend waren es Roma. Fast eine halbe Million europäischer Sinti und Roma fielen dem Völkermord der Nazis zum Opfer. Davon mindestens 25.000 in Deutschland. Heute leben 60.000 Sinti unter uns. Die Zahl der Roma ist schwer bezifferbar. Die meisten sind mit der Mehrheitsgesellschaft verschmolzen. Gemeinsam sind Sinti und Roma Sprache und Verfolgungsgeschichte, deutsche Staatsangehörigkeit und eine mehr oder weniger offene Diskriminierung. Sinti und Roma in Deutschland. Prozess einer Annäherung. Von Godehard Weierer. Hallo. Ist nicht so angetan davon. Frau Kreuzer, was machen Sie jetzt hier gerade? Ja, ich mache hier gerade Hausaufgaben mit den Kindern und Annemarie hat ein bisschen Schwierigkeiten plus Aufgaben. Wie häufig machen Sie das jetzt hier? Von dienstags bis donnerstags. Die Sintetzer Renate Kreuzer wurde als Kind in die Sonderschule geschickt. Sie absolvierte keine Berufsausbildung, heiratete früh, wurde mit 17 zum ersten Mal Mutter. Heute ist sie Mitte 40 und kommt regelmäßig in die Matthias-Claudius-Grundschule in Kiel als Mediatorin. Sie vermittelt zwischen den Anforderungen der Schule und den Besonderheiten der Sinti. In den Familien wird Romanes gesprochen, kein Deutsch. Und noch immer hat die Schule hinten anzustehen, wenn der Onkel heiratet, die Großmutter krank ist oder das schulpflichtige Kind auf seine jüngeren Geschwister aufpassen muss. Wir sind ja zurzeit, glaube ich, 3 Mediatorinnen. Es ist schon viel verändert. Es war nicht immer so, dass die Kinder Abschluss bekommen haben, dass die Kinder die Grundschule durchlaufen und dann auf die weiterführenden Schulen gehen, sondern die Kinder, also unsere Sinti-Kinder wurden in der Sonderschule eingeschult. Ja, diesen Weg wollte ich meinen Kindern ersparen. Ne? Oben im ersten Stock sitzt Schulleiterin Imken Tambunan in ihrem Büro. Ungefähr 15 Jahren arbeiten die Mentorinnen hier. Es kam eigentlich dadurch, dass die eigenen Kinder zur Schule geschickt wurden und die Mütter saßen draußen. Und es war eigentlich schade, dass sie draußen saßen, wenn die Kinder im Unterricht waren. Und die Kinder haben nichts verstanden oder wenig verstanden und konnten das nicht umsetzen. Und dann, denke ich, war die gemeinsame Idee, warum sollen die Mütter nicht helfen? Warum warteten Sie denn draußen? Da gibt's Ängste, dass den Kindern etwas passiert, dass ihnen was zustößt, dass die Schule nicht so sehr auf die Kinder aufpassen kann, wie es nun mal eine liebende Mutter tut. Und diese Ängste gibt's halt noch. Haben Sie mittlerweile für diese Ängste seitens der Sinti mehr Verständnis? Wenn man es historisch sieht, ja. Wenn man mich persönlich damit konfrontiert, nein, weil ich damit nichts zu tun habe. Der Teil der Elternschaft, die weniger Bedenken haben, werden immer mehr. Und die Kinder kommen häufiger zum Schulabschluss. Ja, eindeutig. Gegenüber der Matthias-Claudius-Schule liegt die Geschäftsstelle des Schleswig-Holsteinischen Landesverbands der deutschen Sinti und Roma. Matthäus Weiß gründete den Landesverband 1989. 7 Jahre zuvor, im März 1982, hatte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Ermordung der Sinti und Roma erstmals offiziell als Völkermord aus rassischen Gründen bezeichnet. Denn auch nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft waren die Sinti im Abseits geblieben. Ich bin zwar 49 geboren, aber ich habe die Zeit hier in Schleswig-Holstein noch mitgemacht, wo wir nirgendwo länger wie 2-3 Tage bleiben durften und dann weitergehen mussten, weil uns niemand haben wollte. Weder die Stadt, weder die Gemeinde, weder sonst wer. Und dann kann man sich vorstellen, was die durchgemacht haben, die in diese Zeit gewesen sind. Und für die Menschen nach 45, die diese Konzentrationslager Gott sei Dank überlebt haben, es waren nur ein paar, hat sich im Grunde genommen, außer dass sie nicht mehr erschossen worden sind, vergast worden sind, nicht viel geändert. Sie sind immer noch als Kriminelle angesehen worden, bis 82. Zigeuner ist für sie ein Schimpfwort. Sklave, armer Mann, Landstreicher bedeutet es. Nach der indischen Landschaft Sindh, von der aus womöglich ihre Vorfahren einst Richtung Europa aufbrachen, nennen sie sich Sinti. Oder Roma, was in ihrer Sprache dem Romanes schlichtweg Menschen heißt. Sinti oder Roma? Matthäus Weiß legt Wert auf klare Abgrenzung. Die Roma sind dazu übergegangen, ihre Sprache zu verschriftlichen. Die Roma sind auch dazu übergegangen, das, was sie einmal genauso wie wir gemacht haben, nicht mehr zu machen. Das heißt, sie werden Ärzte, sie werden Polizisten, sie werden Richter, sie werden Staatsanwälte. Also sie können im Grunde genommen alles machen, was wir nicht machen. Und das zeigt dann wieder der Unterschied zwischen der Roma und der Sinti. Und wir leben immer noch nach diesem Tabusystem. Und die Romas haben es, nicht alle, aber überwiegend, ganz einfach abgelegt und leben ganz einfach wie die Mehrheitsbevölkerung, ohne ihre Tabus und ihre Sprache, ganz einfach nicht mehr die Werte und den Recht zu geben, was es eigentlich hat. Denn wenn es keine Tabus wären, dann hätte man sie erklärt. Aber es sind ja nun mal Tabus, die man auch nicht erklären muss. Die deutschen Roma, so der unterschwellige Vorwurf von Matthäus Weiß, hätten sich über Gebühr der Mehrheitsgesellschaft angepasst. Im Gegensatz zu den Sinti, die ihren kulturellen Wurzeln treu blieben. Auch Hauke Bruns, Matthäus Weiß, Stellvertreter im Amt des Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein, pocht auf die Unterschiede. Gerade jetzt, da vermehrt Roma vom Balkan nach Deutschland kommen. Es wird erstmal schon mal nicht differenziert zwischen deutschen Sinti und Roma, die aus anderen Drittländern zureisen. Da wird schon mal nicht unterschieden, ob ich jetzt irgendwie einfach nur zureise und hier vielleicht irgendwie jetzt Arbeit suche, weil die Freizügigkeit sich entsprechend geöffnet hat, oder aber ob ich seit Jahrhunderten in diesem Land Bürger dieses Landes bin. Am 14. November 2012 beschloss der Kieler Landtag, den Schutz der einheimischen Sinti und Roma in die Landesverfassung aufzunehmen. Seitdem haben Sinti und Roma den Status einer nationalen Minderheit. Sie werden in Schleswig-Holstein geschützt und gefördert, wie die Friesen und die Dänen auch. 6 Anläufe hatte es bis dahin bedurft. Ich denke mal, wenn man 22 Jahre darum kämpft in der Landesverfassung aufgenommen zu werden. Und wenn es dann letztendlich passiert, ist es ein ganz besonderer Anlass für uns, dass man uns betrachtet, so wie wir sind. Es verbessert sich so ein bisschen das Selbstverständnis, auch die Bereitschaft, sich öffentlich zu zeigen, für seine Forderungen und seine Situation einzutreten. Zum Beispiel hatten wir eben einen interkulturellen Umzug hier in Kiel, wo halt das erste Mal seit Jahrzehnten halt Sintos und Sintessas auch auf die Straße gegangen sind und gegen Rassismus demonstriert sind. Und es waren doch die ein oder andere dabei, wo man sagen muss, die hatten, waren sehr erstaunt, dass es diesmal die Polizei war, die sie beschützt haben. So, und das ist eine Entwicklung, die das muss sich erst so ein bisschen verinnerlichen. Aber so langsam bricht es auf und ich hoffe, dass sich das fortsetzt, dass so ein bisschen Mut entsteht, auch aufzustehen. Im Hinterzimmer der Geschäftsstelle üben drei Musiker. Der Bruder des Vorsitzenden, dessen Sohn und ein Enkel. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin hat die Mitglieder des Landesverbands der Sinti und Roma heute zu einem Empfang ins Gebäude der berufsbildenden Schulen eingeladen. Die Band um Eberhard und Freddy Weiß wird die Veranstaltung umrahmen. Wir spielen eigentlich Musik aus den 30er Jahren von Django Reinhardt. Und das ist eigentlich unsere Musikrichtung. Django Reinhardt, was ein Begriff ist, der uns halt mit der Musik ein Stück Kultur vermacht hat, durch seine Art, halt es auf Sinti-Art zu spielen in Swing. Und das ist eigentlich unsere Tradition, unsere Musik, mit der wir groß werden. Aber so zum Spielen sind wir halt alle große Django-Fans. Django Reinhardt konnte keine Noten lesen, weder ich, mein Sohn, mein Onkel. Ich kann keine Noten lesen, mir hat es auch keiner beigebracht. Also wir spielen nach Gehör, wir improvisieren, das ist es halt. Um 15 Uhr soll die Veranstaltung beginnen. Matthäus Weiß und Hauke Bruns haben sich in Schale geworfen. Anzug, Krawatte, schwarze Schuhe. Matthäus Weiß steuert den dunkelblauen Ford Transit vom Hof der Geschäftsstelle. Neben ihm sitzt seine Frau, hinten die Musiker und Hauke Bruns, sein Stellvertreter. Welches Gebäude? Regional Bundeszentrum Soziale Ernährung und Bau, der Landhauskirche Westing 100, RBZ 1. RBZ, ja. Ist das hier? Ja. Ja, heute werden 12 junge Sintessas und Sintos verabschiedet. Das heißt, die haben 2 Jahre lang eine Weiterqualifizierung gemacht zu Bildungsberatern für Kinder und Jugendliche der Minderheit der deutschen Sinti und Roma in den Schulen Schleswig-Holsteins und werden dort ab 1.8. als Bildungsberater eingesetzt. Und diese Zertifizierung findet heute hier statt im RBZ 1 in Kiel und wird von der Bildungsministerin Frau Professor Wende an die Teilnehmer überreicht. Ja, und zu dieser kleinen Stunde, Feierstunde und Zertifikatsübergabe finden wir uns heute hier ein. Vor einem Rednerpult stehen 10 Stuhlreihen. Dahinter sind Tische für Kaffee und Kuchen zusammengeschoben. Buffetwagen werden hereingefahren. Langsam füllt sich der Raum. In die vorletzte Reihe setzt sich Renate Kreuzer, die Mediatorin und Hausaufgabenbetreuerin aus der Matthias-Claudius-Schule. Auch Karl-Heinz, ihr 30-jähriger Sohn, kriegt heute ein Zertifikat. Und dann kommt auch schon die Ministerin, die Zertifizierungsurkunden in der Hand. Und ich finde es besonders, eben wenn wir heute die 12 Bildungsberater und Bildungsberaterinnen zertifizieren, die wir verstehen als Botschafter zwischen den Kulturen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein des Miteinanders. Die Ministerin wird den frisch bestallten Bildungsberaterinnen und Beratern der gerade als schützenswert anerkannten Minderheit auch sagen, dass sie von ihnen mehr erwartet, als die Kinder ihrer eigenen Gemeinde beim Schulbesuch zu unterstützen. Sie sollen sich auch um die neu zugewanderten Roma aus Südeuropa kümmern. Wir hoffen, dass da nicht neue Konflikte entstehen, aber ich glaube, gerade durch dieses Modell eben Bildungsberater, dass wir da alle abholen, da wo sie jetzt stehen und wir dann gemeinsam in die Zukunft gehen können. Das hat man uns schon im Vornherein gesagt, dass wir natürlich auch viel mit Roma-Kindern und Eltern zu tun haben werden, was für uns noch schwieriger wird, weil wir nicht die gleiche Kultur, nicht die gleiche Sprache haben und das Verständigen doch sehr, sehr, sehr schwer fällt. Romanes ist eben nicht zu vergleichen mit einer Hochsprache, in der sich alle verständigen können. Über die Jahrhunderte haben sich Sinti und Roma ihren Umgebungssprachen angepasst. Was Karl-Heinz Kreuzer, der neue Bildungsberater, schon immer weiß, ist im Ministerium anscheinend nicht so recht bedacht worden. Renate Schnack, die Minderheitenbeauftragte der schleswig-holsteinischen Landesregierung, fühlt sich jedenfalls für die Sinti verantwortlich. Weniger für die zugewanderten Roma. Mein Aufgabenbereich bezieht sich auf die autochthonen Gruppen, also auf die immer schon dagewesenen, langansässigen Gruppen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht denke, dass es bestimmte Bereiche gibt, aus denen man ableiten könnte, wie man Integrationsvorhaben für bleibeberechtigte Roma beispielsweise voranbringen könnte. Eine zweite große deutsche Sinti-Gemeinschaft lebt in Baden-Württemberg. Dort hat die Landesregierung in der Minderheitenpolitik einen anderen Weg eingeschlagen. Statt die Verfassung zu verändern, schloss die Stuttgarter Regierung mit dem dortigen Landesverband der Sinti und Roma einen Staatsvertrag ab. Klaus-Peter Murawski, Chef der Staatskanzlei, hat ihn mit ausgehandelt. Also wir waren mit dem Landesverband der Sinti und Roma immer einig, dass es hier durch einen Staatsvertrag geregelt werden sollte, der ja dadurch, dass er vom Parlament als zustimmungspflichtiges Gesetz verabschiedet wird, denselben hohen Rang hat. Und man kommt halt in mehr Flexibilität, wenn man in der Praxis meint, man muss an dem Vertrag das eine oder andere ändern. Das ist immer leichter zu machen als eine Verfassungsänderung. Wir haben einmal geregelt, dass das Land Baden-Württemberg, dass die Landesregierung Baden-Württemberg zur Diskriminierungsbekämpfung steht. Das heißt, dass wir für die Rechte der Sinti und Roma in unserem Lande eintreten und uns gegen jede Form der Diskriminierung dieser nationalen Minderheit wenden und engagieren. Dann die Aufarbeitung des Völkermordes, die Aufarbeitung aber auch des kulturellen Beitrags der Sinti und Roma. Außerdem haben wir einen materiellen Rahmen gesetzt, damit unser Vertragspartner, der Landesverband der Sinti und Roma, auch in die Lage versetzt wird, diese Ziele zu verfolgen. Dafür ist ein Jahresetat derzeit von 500.000 Euro angesetzt und noch einmal zusätzlich 50.000 Euro für die Unterstützung der Sozialarbeit, die der Landesverband für zuwandernde Roma aus Bulgarien und Rumänien leistet, zu gewähren. Was in Schleswig-Holstein eine Ministerin als Erwartung formulierte, ist in Baden-Württemberg staatsvertraglich festgeschrieben. Dass sich die Minderheit der hier ansässigen Sinti um die zugewanderten Roma kümmert und dafür jährlich 50.000 Euro bekommt. 50.000 Euro für eine ursächlich staatliche Aufgabe? Primär ist das eine sozialpolitische Aufgabe. Das, was der Landesverband der Sinti und Roma hier leistet, ist zusätzlich und soll die Tatsache, dass man eben muttersprachliche Beratung da besser anbieten kann, nutzen und damit vielleicht die breitere Vertrauensbasis bei dem Start zum gänzlichen Neuanfang in einem fremden Land nutzen. Die meisten Roma, die aus Bulgarien und Rumänien nach Südwestdeutschland kommen, ziehen nach Mannheim. Dort an einer vierspurigen Bundesstraße im Norden des historischen Stadtkerns sitzt auch der baden-württembergische Landesverband der deutschen Sinti und Roma. Die Beratungsstelle für Roma liegt im Stadtzentrum. Dort arbeitet Jovica Avanitelli. Danke. Jovica Avanitelli ist ein Rom. 1990 floh er vor dem Bürgerkrieg aus Jugoslawien. Hallo. Servus, Daniel Strauß. Daniel Strauß, der Vorsitzende des Landesverbandes, ist ein Sinto. Daniel Strauß unterschrieb mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Staatsvertrag. Seither sind Sinti und Roma den christlichen Kirchen rechtlich gleichgestellt, mit denen die Landesregierung ebenso einen Staatsvertrag geschlossen hat, wie auch mit der jüdischen Gemeinde. Der 18. Dezember 2013, der Tag der Unterschrift, war ein bedeutsamer Tag für alle Menschen, die Daniel Strauß vertritt. Wir werden auf Augenhöhe wahrgenommen. Wir sind nicht mehr die Bittsteller. Mach mal ein Beispiel, wenn wir jetzt mit Institutionen, Einrichtungen, Behörden Gespräche führen, dann muss ich die Menschen nicht mehr davon überzeugen, dass eine gewisse Forderung notwendig ist oder nicht, sondern das ist sozusagen die Grundlage der Staatsvertrag. Jetzt verhandle ich darüber, wie können wir das umsetzen. Und das hat sich qualitativ geändert. Daniel Strauß ist 1965 geboren. Sein Vater erzählt, er achtete darauf, dass er zur Schule ging, und zwar regelmäßig, im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen. Nur die Hälfte der Sinti-Kinder habe zu seiner Zeit die Schule besucht. Natürlich aushelfen und mit anpacken musste auch er. Den Hauptschulabschluss schaffte er dennoch und war damit die große Ausnahme unter all den Sinti-Kindern, die die Schule abgebrochen hatten. Das Schaustellergeschäft seines Vaters übernahm Daniel Strauß nicht. Er lernte Immobilienkaufmann. Meine Kinder, die haben dann die gleichen Voraussetzungen gehabt, die übliche Gesellschaft. Wir haben vor Ort die Schule besucht. Mein Sohn, der studiert Lehramt, will selber Lehrer werden und arbeitet auch schon an einer Schule in Bremen. Und meine Tochter am Nationaltheater in Mannheim hat sie gearbeitet. Jetzt ist sie in Elternzeit. Und mein jüngster Sohn mit 20, der ist Friseur. Da merkt man, die Enkelkinder oder die Enkelgeneration, die haben jetzt eine gleiche Ebene. Allerdings müssen sich alle drei auch heute noch mit den gesellschaftlichen Zigeunerbildern sozusagen auseinandersetzen. Die Kinder und Enkel derer, die dem Völkermord entgingen, wollen in Ruhe gelassen werden und ohne großes Aufsehen ihr Leben in Deutschland leben. Stattdessen erfahren sie jetzt, wie die Medien, die Leute aus der Nachbarschaft, auf der Straße oder im Supermarkt, sie und die neu angekommenen Roma über einen Kamm scheren. Die Deutschen, Sinti und Roma fürchten um ihre in den letzten Jahren mühsam errungene gesellschaftliche Akzeptanz. Manch ein Sinto teilt das verbreitete Vorurteil von den kinderreichen, bettelnden, verarmten und verwahrlosten Roma vom Balkan. Dieses Klischeebild, das Sie haben, Sinti betteln nicht, Roma betteln, hatte ich vor vielen Jahren auch. Und als ich dann in Mazedonien war, in Skopje, habe ich mit dem Rahim Burhan zum Beispiel und mit dem Nejon Osman Gespräche gehabt, Regisseure des Roma-Theaters. Und die haben gesagt, für sie ist es absolut undenkbar, in irgendeiner Weise zu betteln. Das wäre völlig unwürdig. Das heißt, es ist kein Problem der Roma, es ist ein Problem der Armut. Das kann man nicht ethnisieren. Die Bilder, die über den Roma aus den Balkanländern, die wir haben mit dem Wohnwagen und diesem romantischen Bild, was sie von Roma haben, das kennen wir selbst in Jugoslawien gar nicht. Also für uns ist es ein Statussymbol, also ein Haus zu haben, Auto, wie für alle anderen Mehrheitsgesellschaften auch so angesehen ist, dass man auch natürlich auch Bildung für uns eine sehr große Rolle gespielt hat, auch in der Vergangenheit. Also zum Beispiel einer meiner Onkel, der leider verstorben ist, schon in den 60er Jahren ein Architekt war. Dann ein weiterer Onkel, der sich weiter gebildet hat, ein Stipendium gewonnen hat in Serbien unter der Zeit von Tito. Hatte auch dort auch studiert, für Flugzeugingenieur, Mechaniker, und dessen Sohn, der hier auch geflüchtet ist, schafft hier als angehender Ingenieur bei den großen Firma auch hier in Deutschland. Also, und alle diesen Leute, das ist nämlich der Punkt der Diskrimination und wie sie damit umgehen, also unsere Leute, die Roma aus den ehemaligen Jugoslawien oder Balkanstaaten, dass sie sich nicht outen. Für Jovica Avanitelli ist die staatsvertragliche Verpflichtung der deutschen Sinti und Roma, den Zugewanderten bei der Integration zu helfen, selbstverständlich. Bleibeberechtigten Roma, also Menschen aus den EU-Ländern Rumänien und Bulgarien. Seit der Bundesrat mit der Zustimmung des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann die ex-jugoslawischen Länder Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als für Roma sicher einstufte, hat sich in der Beratungsstelle in Mannheim wenig verändert. Schon vorher wurden die meisten Asylanträge von Roma aus diesen Balkanregionen abgelehnt. Aber zwischen Antrag und Bescheid vergehen oft Wochen. In dieser Zeit sind in Mannheim Jovica Avanitelli und sein dreiköpfiges Team für die Menschen da. Aber da merkt man schon auch die Diskriminierung an sich, wie sie auf ein Amt erleben. Also sobald man festgestellt wird, das ist ein Rom oder wie auch immer in Augen des Sachbearbeiters, da verfahrt man vielleicht in manchen Fällen auch ein bisschen anders da. Und da bedarf auch die Beratungsstelle da anzugreifen, um zu sagen, da stehen wir auch hinter den Menschen und da versuchen wir natürlich auch zu vermitteln. Also zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, was auch nach wie vor einer der größten Probleme ist, dass der Zugang zu den Wohnungen suchen. Und dann erschwert sich natürlich die Barriere der Sprache, die sie nicht vielleicht die Dokumenten oder den Vertrag nicht unterschreiben können. Ein Dauerauftrag, wie sie das auch für die Mietkaution zu bezahlen oder der Umgang in den Schulen, ja, und natürlich ein Jobcenter, Sozialamt und solchen Ämtern. Der Schutz nationaler Minderheiten ist Europarecht. Das entsprechende Rahmenübereinkommen verabschiedete der Europarat 1995. Rund 250 nationale Minderheiten gibt es in der EU. Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen schätzt, dass etwa 200 davon in ihren Heimatländern als nationale Minderheit anerkannt sind. Sie werden gefördert, um ihre Sprache, Identität und Kultur innerhalb der Mehrheitsgesellschaft bewahren zu können. Die Russen in Polen zählen dazu, die Ungarn in der Slowakei, die Kärntner Slowenen, in Deutschland die Dänen, Friesen, Sorben und die Sinti. Die größte ethnische Minderheit bilden mit geschätzten 10 bis 12 Millionen Personen die Roma. Und sie leben überall in Europa. Ich bin noch in Polen geboren. Und wir sind 1957 nach Deutschland geflohen. Also wir wollten eigentlich in die Vereinigten Staaten, sind dann in Hamburg hängen geblieben mit der Familie. Und ja, und seit dieser Zeit lebe ich hier in Hamburg, seit 1957. Da war ich gerade knapp 2,5, 3 Jahre. Als Staatenloser mit Fremdenpass lebte Rutko Kawczynski in Hamburg bis zu seiner Einbürgerung 1993. 18 Jahre zuvor, 1975, hatte er die Rom- und Sinti-Union ins Leben gerufen. Ein paar Jahre später gründete sich der Zentralrat der deutschen Sinti und Roma, dem Kawczynski und die Mehrheit der rund 1500 Mitglieder der Rom- und Sinti-Union nicht beitraten. Zu unterschiedlich sei der Ansatz der Arbeit gewesen, begründet er die Entscheidung rückblickend. Der Zentralrat konzentriere sich auf Sinti und Roma mit deutschem Pass. Seine Union stehe hingegen allen Roma offen, unabhängig von Staatszugehörigkeit und Aufenthaltsstatus. Die Beratungsstelle der Rom- und Sinti-Union liegt im ersten Stock einer alten Fabrik im Hamburger Stadtteil Elmsbüttel. Finanziell unterstützt wird die Arbeit vom Senat der Hansestadt. Vor allem die Situation der Roma in ihren Herkunftsländern macht Kawczynski Sorgen. Man wird ja nicht von heute auf morgen zum Bettler, sondern das ist ja eine Entwicklung. Die sind wirklich so kaputt und gleichzeitig sind sie verharmt. Die sind gebrochene Menschen. Das sind keine lieben Menschen mehr, nette Menschen. Die sind verzweifelt in einer Situation und werden dann auch teilweise aggressiv aus der Situation heraus. Als Präsident des European Roma and Travelers Forum und Vorstandsmitglied des Roma National Congress ist Rutko Kawczynski viel in Südosteuropa unterwegs. Gerade kommt er von einer Reise aus der Slowakei zurück. Aber im Moment, was wir hier haben, ist die verarmte, kaputtgemachte, degradierte, verfolgte Mittelschicht, die ausgeschlossen worden ist. Das ist die, die wir hier haben. Die Roma haben bis 1990 in einem normalen Verhältnis gelebt. Sie waren in Arbeit, über 90% in Arbeit. Sie hatten kleine staatliche Grundstücke bekommen. Sie haben kleine Häuschen gebaut. Es gab riesige Roma-Siedlungen, die dort entstanden sind. Die wurden alle in der Zwischenzeit privatisiert. Die Menschen sind vertrieben worden von ihren Grundstücken. Man hat ihnen das Land weggenommen. Man hat in diesem ganzen Kriegen die Leute vertrieben aus ihren Unterkünften durch diese ethnische Säuberung. Zum Beispiel im Kosovo ganz massiv. Da hat man die Roma von einem Tag zum anderen vertrieben. 99 waren alle weg. Da hat Kosovska Mitrovica zum Beispiel, das war die größte Roma-Mahala, also Roma-Siedlung, mit über 15.000 Menschen. Die wurde in 2 Tagen ethnisch gesäubert von den Albanern. Danach gab es eine große Welle der Auswanderung, der Migration. Das war so die erste Welle nach Spanien. Wegen der Sprache. Weil sie die gleichen Sprachen, das ist das Romanische, das ist nahe dem Rumänischen. Spanien, Italien zum Beispiel. Da wurden sie dann auch vertrieben, ausgebeutet, haben sie gemerkt, das ist der Westen, um Gottes Willen. Das waren so die ersten Erfahrungen mit dem Westen. Ausbeutung, Medienhetze, prekäre Verhältnisse, furchtbare Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse, Sklavenarbeit und, und. Dann von dort nach Frankreich, Wein ernten. So, dann ging es da genauso los. Und man verarmte in den Jahren. Die Familien gingen immer weiter kaputt. Und daraus entstand dann dieses, daraus entstand dann wieder so Gruppierungen, die nur noch durch Betteln überleben konnten. Die Verlierer des vergrößerten Europa, sagt Kavczynski, stehen jetzt vor unserer Haustür. Da sind die Älteren unter ihnen, die zu realsozialistischen Zeiten in Lohn und Brot waren, meist gut ausgebildet, aber als über 50-Jährige heute kaum noch auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln sind. Da ist die mittlere Generation, Leidtragende einer massiven Aussonderungspolitik aus den Schulen nach der Wende, die heute ohne Ausbildung auf der Straße steht. Beginnen müsse man bei den Jungen. Sie lernten die Sprache im neuen Land viel schneller als ihre Eltern und müssten in die Schulen zurückgeholt werden. Für gelungene Integration von Roma gibt es in Hamburg ein Vorbild. Anfang der 90er Jahre waren rund 3000 Roma vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien nach Hamburg geflohen. Als man denen die Möglichkeit gab, sich niederzulassen, sie unterstützt hat, mit dem Fokus auf die nächste Generation. Also sie können 50-Jährigen, was wollen sie mit dem armen Kerl denn machen? Also sie müssen kein Roma sein, um auf der Straße zu sein. Also wie viele Hartz-IV-Empfänger, Langzeitarbeitslose gibt es denn, die über 50 sind? Also werden ja immer mehr. Ein Mann steckt den Kopf zur Tür herein. Kavczynski verlässt kurz den Raum, über dessen Rückwand sich hohe Regale ziehen. Darin reiht sich ein schwarzer Ordner an den anderen. Die Akten, die die Vernichtung der Roma im Nationalsozialismus dokumentieren. Seit 20 Jahren trägt sie Kavczynski zusammen. Als er zurückkommt, erzählt er, dass er eben einen der Roma gesprochen habe, der seinerzeit aus Jugoslawien gekommen sei, dessen Enkelin studiere an der Uni Kommunikationswissenschaft. Wir sind angekommen, also wir fühlen uns in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das mal so auszudrücken. Aber sobald man merkt, dass man Roma ist, es wird's individuell. Das ist die Vorgeschichte desjenigen, dem ich gegenüber sitze. Wenn einer Xenophobien hat und romaphobisch ist und mit dem Antiziganismus durchtränkt ist, dann kannst du mit dem reden, wie du willst. Das ist so wie jemand, der Flugangst hat oder Menschen, die Angst haben vor Mäusen und Spinnen. Das ist vorbei. Dieser Irrationalität sind die Armutsflüchtlinge ausgesetzt, die jetzt aus Rumänien und Bulgarien nach Hamburg kommen. Letztes Jahr haben in Kavczynskis Büro 1000 Beratungsgespräche stattgefunden und noch einmal doppelt so viele liefen per Telefon. Neben der Beratungsstelle betreibt die Rom- und Sinti-Union in Hamburg einen Durchreiseplatz mit Behelfscontainern, in denen auch Roma wohnen, in der Hoffnung auf eine ständige Bleibe. Das ganze Leid läuft nicht nur auf, sondern es mehrt sich. Das ist das große Problem. Wir merken, dass wir hier in Hamburg in der Beratungsstelle sehen, dass die Situation immer dramatischer wird. Wir sehen, wie diese Menschen immer weiter verarmen, immer weiter fehlen. Und wir erleben, wie die Medien immer mehr offen hetzen. Die Integrationschancen der Neuzuwanderer stuft Kavczynski deutlich schlechter ein als die der Roma, die seit langem in Hamburg leben. 40.000 seien es, sagt Kavczynski. Man identifiziere sie nur nicht als Roma. Die knapp 4.000 Sinti, die in Hamburg ansässig sind, konzentrieren sich auf den Stadtteil Wilhelmsburg. Ihr Hamburger Landesverbandchef heißt Arnold Weiß, ein Verwandter von Matthäus Weiß aus Kiel. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Renate Schnack, sehr geehrter Herr Landesvorsitzender des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, lieber Matthäus. Im Kieler Parlamentsgebäude tagt das Gremium für Fragen der Minderheit der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein. Das erste Mal nach deren Aufnahme als nationale Minderheit in die Landesverfassung. Und das einstimmig. Ein Zeichen für unsere Wertschätzung gegenüber der Geschichte und Kultur auch dieser Minderheit inmitten unserer vielfältigen Gesellschaft. Vorn am Rednerpult steht Klaus Schlie, Präsident des Kieler Landtages. Die Forderung der Sinti und Roma als nationale Minderheit anerkannt zu werden, war immer wieder am Widerstand aus den Reihen der Abgeordneten gescheitert. Sinti und Roma seien, so hieß es, keine landestypische Minderheit. Im Gegensatz zu den Friesen und Dänen würden sie nicht ausschließlich in Schleswig-Holstein leben. Dass es dann letztendlich doch noch mit der Verfassungsänderung geklappt hat, ist zu guten Teilen Renate Schnack zu verdanken. Sie war Minderheitenbeauftragte unter Heide Simonis und ist es jetzt unter Ministerpräsident Thorsten Albig. Renate Schnack sitzt auch im Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Marotem. Marotem ist Romanes und heißt unser Platz. 2007 zogen Sinti-Familien in die Reihenhäuser ein. Ja, es sollte auch ein Raum sein, der ihnen die Möglichkeit bietet, die Kinder wieder so groß werden zu lassen im Familienclan einerseits, also einen Schutzraum für Sprache und Tradition einerseits und trotzdem ein Raum, der auch die Offenheit in den Stadtteil hinein bietet. Und das ist in der Lage dieser Siedlung auf den ersten Blick vielleicht für einen Fremden gar nicht so gelungen, aber es hat sich herausgestellt, dass es doch eine positive Seite hat. Wer zu dieser Siedlung kommen will, muss ganz bewusst diesen Weg gehen. Die Sinti-Siedlung liegt in der Kieler Dietrichstraße. Hinter einem Recyclinghof und dem Verwaltungsgebäude des Abfallmanagements Nord führt die Stichstraße in einer S-Kurve auf das Gelände der Genossenschaft Marotem. Der Weiß, Eberhard Weiß. 13 einfache Häuser stehen in einer langen Reihe. Weiß gestrichen, einstöckig und mit ausgebautem Dach. Manche Vorgärten sind eingezäunt, andere gehen offen in den nächsten über. 3 Wohnwagen sind abgestellt. Autos parken auf dem gepflasterten Zufahrtsweg. Gegenüber den Häusern ein Spielplatz und eine rußgeschwärzte Feuerstelle. Im Gras 2 Biertischgarnituren. Hm. Gestern habe ich mit dir gerechnet. Moin. Moin. Gestern habe ich mit dir gerechnet. Ja, also komm jetzt mal rein. Die Nachbarin. Meine Schwägerin, ja. Ach so, Schwägerin auch. Verwandt dann auch? Ja. Ja, hier sind so 13 Familien, ne? Die jetzt hier wohnen. Ja, ja, sind ja auch Verwandte. Die von der alten Frau, der Sohn wohnt da, die Tochter wohnt da. Deshalb hier wohnen eigentlich nur Verwandte so jetzt. Das sind 3 Familien praktisch, die hier noch wohnen. Kreuzer, Weiß und Brühl. Es ist natürlich schon abgeschirmt hier auch, ne? Dadurch, dass es so am Ende dieser ja. Straße ist, ja. Am Ende eines Gewerbegebietes. Ja. Es hat Vor- und Nachteile. Erstmal bist du von dieser großen befahrbaren Straßen weg. Man hat hier so ein bisschen Ruhe sozusagen. Aber natürlich, du musst auch eine ganze Ecke gehen, bevor man überhaupt ein Auto sieht. Die Hauptstraße. Und es ist immer so ein bisschen, die Leute, dass sie sagen, wir grenzen uns ab. So, ich würde gerne, wenn die Stadt mir ein anderes Stück gegeben hätte, wir würden auch gerne woanders hin. Aber üblicherweise, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, wir dahinter sind Bahnschienen, hinter meinem Haus sind Bahnschienen, was überall, wo Sinti-Plätze sind, laufen irgendwelche Bahnschienen durch. Und man ist gerne natürlich auch unter sich. Das sage ich auch dazu. Ich bin gerne zwischen meine Leute, aber es ist nicht so, dass wir uns also abschotten. Hier ist jeder wirklich willkommen, hier kommen auch viele Nicht-Sintis. Wer kommt da? Das ist mein Bruder. Das gibt welche, die sind dann entweder aus persönlichen Gründen oder aus Gründen, die mit unserer Kultur oder sowas nicht zusammengehört, die dann ausgestoßen sind und die gehören dann auch nicht mehr dazu. Beispiel würde ich jetzt auch nicht nennen. So, aber das ist dann keine Lappalie, nicht für uns. Ich sage jetzt mal, für Nicht-Sintis ist das so eine Lappalie, aber für uns nicht. So, und das unterscheidet uns auch zum Beispiel jetzt gegenüber den Romas oder andere, ich sag jetzt einfach mal Zigeunergruppen, weil das, was wir Sintis hier in Deutschland haben, ist einmalig. Johnny, den Eberhard Weiß Bruder nennt, ist eigentlich sein Cousin. Johnny ist 36 Jahre alt. Er hat sich im Gartenbau selbstständig gemacht, erzählt er. Mäht Rasen, schneidet Hecken und Bäume zurück, legt Wege an, zieht Zäune. Von Haus zu Haus gehend bietet er seine Dienstleistung an. Wie jeder Versicherungs- und Staubsaugervertreter auch, sagt er. Eine Ausbildung hat er nicht. Die Schule hat er ja abgebrochen. Ich habe mich so durchgekämpft, so wie wir das alle so gemacht haben. Meine Kinder machen das nicht, das ist hundertprozentig. So, ne? So, das ist hundertprozentig. Die sollen aber ihre Sachen so auch kennenlernen, dass sie sich auch helfen können. Dass sie, sag ich jetzt mal, wie, wenn das jetzt Schrottgewerbe ist oder ein anderes Gewerbe, dass sie das auch mal kennenlernen. Aber die sollen schon eine Ausbildung haben, irgendwie eine Arbeit kriegen dann auch. Johnnys 87-jährige Großmutter hat 14 Kinder, 65 Enkel und 92 Urenkel. Johnny und seine Frau, sie ist nicht Sinti, haben zwei Kinder. Sie haben ihre jüngere Tochter sogar im Kindergarten angemeldet. Mehr und mehr Eltern achten auf regelmäßigen Schulbesuch und darauf, dass ihre Kinder einen Abschluss machen. Die Vorbehalte gegenüber deutschen Schulen nehmen ab. Andererseits verblasst das Wissen um den Abtransport der Sinti im Dritten Reich bei den Nachkommen der Opfer keineswegs. Das ist dann auch eher so als Instinkt, denke ich mal. Dass viele Sintis durch den Krieg so einen Instinkt gekriegt haben, damit will ich nichts zu tun haben. Ich fasse weder für den deutschen Staat ein Maschinengewehr an, noch eine Pistole, noch würde ich für den deutschen Staat in den Krieg ziehen. Würde ich nie machen. Ich spreche Deutsch, ich habe einen Personalausweis. Teilweise ist man Deutsch. Wenn ich von meiner Familie mich entferne, werde ich Deutsch. Wenn ich unterwegs bin. Aber nicht äußerlich natürlich, da bist du ja immer der Dunkle. So, und aber im Herzen bist du kein Deutscher, definitiv nicht. Damit würde ich nicht zurechtkommen. Was ich hier, das war noch nie anders. Ich bin 100% davon überzeugt, dass keiner ein Zigeuner wirklich 100% vertraut. Ich glaube, kein einziger. Innerlich denkt immer, ganz das sind Zigeuner. Man muss immer aufpassen auf die Zigeuner. Das kickt dir nicht weg. Und wir sind auch so. Das ich habe so, nicht hundertprozentig Vertrauen zu jedem. So ein bisschen Misstrauen hat man immer, das bleibt auch. Und das ist auch gesund. Für die Sinne wach. Das jahrhundertelange Leben am Rande der Gesellschaft. Missachtet, verfolgt, verhöhnt und letztendlich auch die Verschleppung der Eltern und Großeltern in Lager der Nazis haben einen trotzigen Stolz auf die eigene Volksgruppe genährt, auf die eigene Lebensweise und Tradition. Dieses Selbstbewusstsein schließt die anderen aus, ungeachtet des gemeinsamen Schicksals. Dass eine Roma-Familie aus Bulgarien oder Rumänien in Marotem, der Wohnsiedlung der Kieler Sinti, einzieht, kann sich Johnny nicht vorstellen. Also für mich persönlich nicht. Das heißt nicht, es wäre nicht denkbar vom Kulturellen her, aber für mich persönlich nicht. Er könnte natürlich da wohnen, aber... Würden Sie nicht akzeptieren? Nein, ich nicht. Also ich kann jetzt nicht von Ihnen sprechen oder von meinen Nachbarn. Ich sage für mich selber nicht. Und wieso? Weil ich die Leute nicht mag. Ich mag die nicht. Weil die nicht zu unseren Stamm gehören. So. Das Man hört sich jetzt auch schon wieder irgendwie komisch an, aber das ist halt so... Ich kenne viele und viele sind auch richtig in Ordnung und sowas, aber es gibt auch wieder, und das ist ja überall so, schwarze Schafe, aber hallo und tschüss. So mehr möchte ich mit denen auch nicht zu tun haben. So. Gibt es denn da Gründe dafür? Bei diesen ungarischen, rumänischen Gruppen, aus den Ländern, die sie kommen, da ist es nicht schlimm, wenn alles kaputt ist. So, und wenn so eine Menschen dann herkommen und kriegen was Neues, die können damit nicht umgehen. So, oder ich sag mal, schmeißen hier Müll rein oder betteln auf der Straße. So, das würdest du nie von deutschen Sinti sehen. Und die bringen uns dann auch so ein bisschen in Verruf, weil alle Menschen da denken natürlich, ob das Roma oder Sinti ist, doch alles dasselbe. Wir haben zwar die gleiche Wurzel, aber wir gehören nicht zum selben Stamm. Sinti und Roma in Deutschland. Prozess einer Annäherung. Sie hörten eine Sendung von Godehard Weierer. Es sprach Volker Risch. Ton und Technik Daniel Dietmann und Oliver Dannert. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.